Der Bund hatte sogar eine Art institutionellen Wandel der Verbrechenskultur bewirkt. Viele Manhattaner Banden, auch die von Juden oder Iren geführten, hatten seine Methoden übernommen. Im Kleingewerbe der Stadt grassierte die Erpressung. Der Ladenbesitzer war der Gangster liebstes Opfer, weil sie ihn so terrorisieren konnten, dass er nicht einmal zur Polizei ging, berichtete der Herald. Die Banditen gehen zu ihm und verlangen eine gewisse wöchentliche Beteiligung an ihren laufenden Kosten, damit sie ihm nicht die Pferde totschlagen, die Fahrer verprügeln oder ihn selbst ermorden. Die Bande von Dopey Benny kontrollierte die Lower East Side, die Hudson Dusters, die West Side und die Piers. Die italienischen Bezirke südlich der 14th Street gehörten Jack Sirocco's Bande und den Chick Triggers. Einige dieser Gangs gingen auf die berüchtigten Five Points Banden zurück, andere hielten sich an das Modell, das der Bund eingeführt hatte. Obendrein wurde die Stadt auch noch von dem geplagt, was man die klassische Black Hand nennen könnte. Zwischen 1909 und 1914 wurden 5 entführte Kinder umgebracht. Noch immer gingen in Lower Manhattan regelmäßig Bomben hoch, die Entführungen rissen nicht ab. Die Aufmerksamkeit der Massen galt nun allerdings anderen Dingen. Der Bund hatte so viele blutige Gräueltaten in und um New York verübt, schrieb der rastlose Frank Marshall White, dass die Berichte darüber in den Zeitungen den Durchschnittsbürger kaum noch interessierten, geschweige denn schockierten. Wie von einigen befürchtet, war die Black Hand zum festen Bestandteil des Lebens vieler Großstädte geworden, so auch in New York. Arthur Woods trat sein Amt in einer Stadt an, die vor dem Bund im Wesentlichen kapituliert hatte.